WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne reden wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Du bist 34. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Eine ungünstige Beziehung oder unglückliche Beziehung. Ich habe einen etwas älteren Partner. Wie alt ist er denn? 64. Ja, etwas älter. Ja, etwas älter. Mhm. Es fing alles immer super schön an. Klar, wie das so ist, wenn man verliebt ist. Wir haben ein gemeinsames Kind und... Mhm. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Seit 8 Jahren. Oh, okay. Mhm. Ja, so, und jetzt ist einfach so der Punkt erreicht, wo man drüber nachdenkt, trennen wir uns oder nicht? Mhm. Oder, beziehungsweise ich überlege das. Ja, warum überlegst du das? Weil eigentlich leben wir nur noch wie Vater, Tochter, könnte man fast sagen, nebeneinander her. Mhm. Man macht nichts mehr, man unternimmt nichts mehr. Ich merke einfach, der Kurze kommt zu kurz, was so seinen Vater betrifft. Er möchte natürlich gern viel machen mit ihm. Gesundheitlich kann er leider nicht immer so, wie er möchte. Mhm. Und also gesundheitlich kann er nicht so, aber er kümmert sich auch generell nicht so sehr um den Jungen? Wenig. Wenig? Also wir haben 2 Wohnungen. Noch immer noch. Mhm. Und er kommt und geht so, wie er mag. Mhm. Und wie kommt das, dass ihr, wo ihr eigentlich eine Familie seid, 2 Wohnungen habt? Hat man sich so in Hintertürchen immer aufgehalten? Ja, ja. Mhm. Also er mag halt seine Ex-Wohnung nicht aufgeben, wo er mit seiner Ehefrau gewohnt hat. Wie oft ist er denn bei dir, bei euch in der Wohnung? Schon jede Nacht, aber er fährt doch jeden Tag in seine Wohnung und verbringt also seine Zeit für sich. Ach so, ja, das ist ja auch kurios. Er schläft dann bei euch und sitzt tagsüber auf dem Sofa in seiner Wohnung. Richtig. Die Leidenschaft ist weg. Absolut. Absolut. Da läuft gar nichts mehr im Bett. Nein. Seit wann schon nicht mehr? Bestimmt schon fast 2 Jahre. Mhm. Zärtlichkeiten? Nein. Freundlichkeiten? Oh, das klingt ziemlich erstorben, das Ganze. Ja, eigentlich was, schon. Was ist das für ein Gefühl, was du zu diesem Mann noch hast? Hm. Es ist eine Gewohnheit, so dieses nicht alleine sein zu müssen. Hm. Und eigentlich trotzdem aber alles alleine schaffen zu müssen. So, ne, Vollzeit arbeiten gehen, kleines Kind, Haushalt, das mache ich alles alleine. Bist du finanziell von ihm abhängig? Nein. Das heißt, du könntest dein Leben schon alleine stemmen, zumal er ja auch Unterhalt zahlen muss für das Kind. Ich könnte das alleine, ja. Ich habe aber irgendwie nicht den Mut zu sagen, nimm deine paar Sachen und geh. Glaubst du, dass er das genauso empfindet, dass eure Beziehung so ausgetrocknet ist? Das kann ich schlecht einschätzen. Das heißt, ihr sprecht gar nicht über euch? Nein. Noch nie? Doch, am Anfang schon. Mittlerweile ist eigentlich nur noch Thema seine Gesundheit, was er so... Also, wo ich empfinde, dass er sich selber vernachlässigt. Also er hat eine ganz extreme Hautkrankheit, die er eigentlich viel mehr pflegen müsste. Was ist das für eine Hautkrankheit? Das ist eine Art der Schuppenflechte, die hauptsächlich an Händen und Füßen halt einfach Und da macht er nicht genug. Du meinst, er müsste mehr machen? Ja. Was für Krankheiten hat er noch? Er ist herzkrank. Er ist, also als Pflegefachkraft würde ich manchmal sogar sagen, er könnte auch eine beginnende Demenz. Also ja, also ist natürlich früh gesagt, aber man merkt so, diese Altersvergesslichkeit tritt einfach schon sehr früh ein. Und hat das, ich frage das mal provokant jetzt, hat das auch damit zu tun, dass du dein Interesse so verloren hast, weil er jetzt doch relativ angeschlagen ist und krank geworden ist? Nein, das ist mein Punkt, warum ich ihn eigentlich einfach vor die Türe setze, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Verstehe. Weil als ich ihn kennengelernt habe, als ich ihn lieben gelernt habe, war das ja alles auch toll. Und jetzt habe ich einfach ein schlechtes Gewissen zu sagen, ich wusste diesen Altersunterschied immer und ich wusste, dass irgendwann der Punkt kommt, dass er natürlich vor mir altert. Aber könnte es nicht auch sein, dass er, dass es eben nicht nur diese Erkrankungen sind, sondern dass es auch seine Haltung ist? Irgendwie habe ich den Eindruck, so wie du ihn schilderst, dass er sich auch vielleicht ein bisschen hängen lässt. Das denke ich schon, ja. Das heißt, wenn er offensiver mit seinen Erkrankungen umginge, könntest du vielleicht auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihm haben. Ja. Dann könnte ich auch, glaube ich, ganz anders mit ihm wieder gemeinsam leben. Weißt du, Sonja, es gibt diesen uralten weisen Spruch, der sehr oft benutzt ist, aber der deshalb nicht minder falsch ist. Nämlich, wenn man sagt, alles hat seine Zeit. Vielleicht hattet ihr eure Zeit. Und offensichtlich war es auch über große Phasen eine gute Zeit. Ihr habt immerhin noch ein Kind zusammen. Und da muss man irgendwann auch erkennen, wenn diese Zeit rum ist. So bitter das ist. Und ich finde auch, dass du dir da kein schlechtes Gewissen machen musst, wenn deine Gefühle so weit weg sind von ihm oder eigentlich gar nicht mehr da sind. Dann kannst du mir vielleicht noch, wenn du das kannst, das weiß ich nicht, ob du das kannst, ihm eine freundschaftliche Beziehung anbieten. Aber dass er aus diesem Gefühl des Pärchenseins herauskommt, damit das getrennt wird. Also wenn man mich so ganz offen fragt, weiß ich gar nicht, ob ich noch das Gefühl habe, dass wir noch ein Paar sind. Könntest du denn dir vorstellen, so freundschaftlich mit ihm zu verkehren? Ja, allein schon für unseren Sohn. Na, also, er soll ja seinen Papa nicht missen müssen. Nein, natürlich, der Junge nicht, das ist schon klar. Ich meine auch, dass du noch weiter mit ihm Kontakt, dass du immer denn seine Wohnung besuchen würdest unter Umständen. Wir haben ja also keinen Streit miteinander. Also, Vielleicht wäre es ja gar nicht so falsch, wenn man das einfach jetzt sauber trennt. Ihr habt keinen Streit miteinander. Und dass man so übergeht in so eine gute Bekanntschaft oder eine vertraute Freundschaft. Man kennt sich halt lange, man hat ein Kind zusammen. Aber du wärst frei und du wärst aus der Lüge der Beziehung heraus. Denn das ist ja eine Lüge mittlerweile, so wie du es mir jetzt beschreibst. Das ist ja keine Beziehung mehr. Ja, das stimmt. Also auch wenn es hart ist, auch wenn es hart ist für ihn, weil er krank ist, ich finde, aus Mitleid darf man keine Beziehung führen. Und vielleicht ist jetzt der Moment sogar noch gut, das zu tun. Wenn es ihm noch schlechter geht, wird dein Schuldgefühl noch größer sein, dich von ihm zu trennen. Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, Sonja, mach es. Du bist eine junge Frau, also dann ist es jetzt, wie es ist. Es ist dann traurig auseinandergegangen, aber was will man machen? Das ist die gute Frage. Die Alternative ist einfach so weiterwursteln. Und das tut dir nicht gut und wir wissen ja gar nicht, wie es ihm zumute ist. Vielleicht wäre ihm das ja sogar auch ganz recht, klare Verhältnisse zu schaffen. Sprich doch mal ganz offen mit ihm. Schlag das doch mal vor. Vielleicht ist ein offensives Herangehen gar nicht so falsch. Sag, du hast es dir jetzt alles so lange überlegt und das angeguckt und du hast ja nichts gegen ihn, du hast ja keine Aggression da und kein Hass oder irgendetwas, gar nichts, sondern... Nee, gar nicht. Das ist einfach nur dieses Leergebrannte. Genau. Vielleicht hat er das ja genauso. Ich vermute, sonst würde er sich ja dir gegenüber anders benehmen. schlag doch quasi einen neuen Status quo vor für euch beide. Raus aus der Beziehung und in eine Freundschaft, Bekanntschaft. Mehr kann ich nicht sagen, Sonja. Ja. Ich wünsche dir, dass du die richtige Entscheidung triffst und das auch nicht so lange hinauszögerst. Ja, da muss man den Mut für haben, ne? Ja, ich verstehe, aber den Mut kann dir keiner geben, das musst du alleine machen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Ihr könnt uns kostenfrei unter dieser Telefonnummer erreichen oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 44. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Stefan. Um was geht's? Es geht um das Thema Lügen und Verheimlichen. Lügst du und verheimlichst du etwas? Ja, ich habe in meinem Leben sehr viel gelogen, sehr viel verheimlicht. Was war das Schlimmste? Das Schlimmste war, dass ich war lange Spieler bis vor 2 Jahren. Also ich bin eigentlich immer noch Spieler, aber ich bin seit 2 Jahren bin ich trocken, also spiele nicht mehr. Mhm. Und das habe ich halt meine ganze Umgebung verheimlicht und habe mich natürlich dadurch immer mehr Lügenkostüme aufgebaut und bin da immer tiefer reingekommen. Hat sich denn das jetzt alles aufgelöst oder bist du im Moment immer noch oder schon wieder in einer anderen Lügenkonstruktion? Ja, ich muss das ein bisschen länger erzählen. Also es war so, dass ich mir damals das Leben nehmen wollte, weil halt alles zusammengebrochen ist. Und dann hat mich nur eine ganze Kleinigkeit davor bewahrt. Ich bin dann in eine geschlossene Klinik gekommen, habe da meine jetzige Ex-Freundin kennengelernt, habe mit der vor 3 Jahren habe ich die kennengelernt. Wir haben dann einen Sohn zusammengekriegt, der ist jetzt 2 Jahre alt, mhm, und vor ein paar Monaten an sich von mir getrennt, weil halt wieder alte Sachen rausgekommen sind und war halt alles nicht so einfach. Wir haben uns in der Klinik kennengelernt, sie hat mir gleich alles ihre Geschichte erzählt und ich habe halt vieles verheimlicht. Ich habe zum Beispiel Informatikstudium gemacht, habe aber keinen Abschluss, aber immer erzählt, ich hätte einen Abschluss. Mhm. Ja. Wie ist die Beziehung heute, dieses Verhältnis zu der Frau? Ja, ich gehe jeden Tag hin, gehe mit meinem Sohn raus und wir arbeiten beide dran. Also wir haben jetzt angefangen, eine Paartherapie zu machen, aber sie hat heute den Zettel zerrissen und hat gesagt, sie will das nicht mehr. Hast du ihr das mittlerweile zum Beispiel gestanden mit dem Studium, dass du... Ja, das habe ich ihr gestanden, ja. Was hast du ihr denn noch Gravierendes nicht erzählt oder falsch erzählt? Naja, ich habe mir dann in dieser Selbsthilfegruppe, wo ich war, halt, sie wurde dann zwischendurch sehr aggressiv zu mir, halt körperlich und auch vor allen Dingen aggressiv in Worten. Und das hat mich halt sehr belastet. Das habe ich halt in unserer Selbsthilfegruppe, Spielergruppe, wo ich sehr gut aufgenommen bin, seitdem gehe ich auch nicht mehr spielen, besprochen. Und die haben halt auch gesagt, du musst dir eine eigene Wohnung suchen. Und das habe ich halt hinter ihrem Rücken gemacht, ohne dass sie das wusste. Mhm. Und naja, das habe ich ihr dann 2 Tage vorher, bevor ich die Wohnung hatte, habe ich ihr das gesagt. Habe die auch erst nur so als Notlösung genommen. Habe halt, wenn sie ausgeflippt ist, bin ich halt gegangen, dass sie Rückzugsbereich hatte, dass unser Sohn auch nicht drunter leidet. Mhm. Und vor ein paar Wochen hat sie halt gesagt, nee, ich will jetzt, dass du ganz ausziehst. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Heißt dieses ganz Ausziehen eigentlich, da sie das auch noch zerrissen hat mit der Paartherapie, dass sie eigentlich Schluss gemacht hat? Ja, sie hat jetzt, ist dann auch immer so, wenn sie sich aufregt, sie entschuldigt sich kurz danach und es ist immer so ein Hin und Her. Aber es klingt mir beinahe jetzt nach einer, ja, nach einer Beziehungskrise. Weniger geht es hier um das Thema große Lügen, denn so groß lügst du ja im Moment nicht mehr. Das fing ein bisschen ungeschickt an, sagen wir es so. Ja, es ist schon so, dass ich halt immer noch lüge. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens ging es darum, dass ich hatte halt zu meiner Spielzeit, habe ich von dem Sparkonto von unserem Sohn 200 Euro genommen, mhm, und habe gesagt, ich zahle das zurück. Und habe dann letzten Monat auch was zurückgezahlt. In diesem Monat habe ich es aber nicht gekonnt, weil ich eine Stromnachzahlung zahlen muss. So, und dann hat sie mich letztens gefragt und habe ich aber gesagt, ich habe es überwiesen. Und dann hat sie halt weitergefragt und dann habe ich halt meine Kontodaten gegeben, die falsch waren, weil ich mich dann halt weiter in den Lügenkonstrukt verstecke, anstatt halt gleich zu sagen, ich habe es nicht überwiesen. Ja, aber das müsstest du doch, diesen Mechanismus müsstest du doch mittlerweile gelernt haben. Nee, das kann ich leider nicht. Das ist mein Problem. Und ich bin ja bei einer Therapeutin auch in Behandlung. Mhm. Und alle 2-3 Wochen. Und die hat wohl tiefenpsychologisch das mit mir ein bisschen ergründet, woher das kommt. Aber so eine Verhaltenstherapie oder was ich da vielleicht machen müsste, habe ich halt nicht. In dem Moment, wo du sagst, ich habe das überwiesen, ja, in dem Moment, wo du das aussprichst, ja, weißt du da, dass du in dem Moment lügst? Ja, ich weiß das schon. Es ist in dem Moment halt einfacher für mich, ne? Einfacher als halt dem, was dann passiert, ins Auge zu sehen, dass ich dann halt Ärger kriege. Und du könntest nicht die Disziplin aufbringen, wenn du in einer solchen Situation bist und du merkst jetzt in diesem Moment lüge ich, dass du dir quasi direkt einen pitchst und danach dann direkt die Wahrheit sagst. Könntest du dir das nicht antrainieren? Müsste ich versuchen, ja. Ich meine, das wäre die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Mhm. Und das Ziel ist natürlich erst gar nicht, in eine solche Lage zu kommen, zu lügen. Mhm. Klar, dann wird deine Freundin oder Ex-Freundin natürlich sehr skeptisch dir gegenüber sein und dir grundsätzlich nicht trauen. Wenn immer wieder, wenn es auch Kleinigkeiten sind, aber letztendlich... Genau, das ist das Problem, dass das Vertrauen grundsätzlich hin ist und sie halt sagt, sie vertraut mich nicht mehr und... Genau, genau. Sie ist halt sofort immer auf 180 und was man ja auch das mich natürlich sehr, ne? Ja, aber was man ja auch verstehen kann. Ja. Und jetzt, wenn du so sachlich drüber sprichst, kannst du es ja auch verstehen. Ja, klar. Aber dennoch habe ich so den Eindruck, nach dem, was du gerade erzählt hast, dass du schon Fortschritte gemacht hast. Habe ich auf jeden Fall, ja. Definitiv, ne? Mhm. Ja. Da müsstest du mit deiner Psychologin besprechen, dass die dir, die sollen nicht nur tiefenpsychologisch in dich reingucken, woher das kommt, sondern die sollen mit dir trainieren, dass das erst gar nicht mehr dazukommt. Mhm. Und da gibt es sicher viele, gerade in der Verhaltenspsychologie, viele Tricks, wie man da Herr über sich selbst werden könnte. Mhm. Stefan, ich habe ja auch eine Psychologin hier im Hintergrund immer dabei, wie du weißt, oder hoffe ich, vielleicht weißt du es. Ja. Die wird dich jetzt gleich nochmal anrufen und die kann dir dann nochmal genau erklären, welche Art von Therapie und wie man das am besten macht und was sie vielleicht, was du vielleicht deiner Psychologin auch konkret vorschlagen könntest. Mhm. Ich hätte noch eine Frage. Mhm. Meine Ex-Freundin, die hört jetzt auch zu und die hat auch versucht, bei euch durchzukommen, kommt aber nicht durch. Wäre das möglich, dass sie auch noch mit der redet? Ja, natürlich. Dann soll sie uns mal eine Mail schreiben und dann gucken wir weiter. Ach du weißt, dass sie jetzt heute Abend... Sie hört zu. Wir waren gerade im Chat und sie weiß, dass ich anrufe und sie hört zu und ja. Hätte auch gerne gleich noch mit dir gesprochen, hätte es von einer Seite nochmal hören können. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch eine Chance dann jetzt für dich. Was möchtest du denn tun? Oder was bist du willens zu tun, dass sich die Verhältnisse doch wieder zum Guten entwickeln? Ja, ich will natürlich ehrlich sein. Ich will nicht mehr lügen. Ich will jetzt immer die Wahrheit sagen. Wie oft hast du das schon zu deiner Freundin gesagt? Schon ein paar Mal. Eben. Das heißt, da muss jetzt aber richtig Butter bei die Fische. Ja. Ne? Da darf aber auch jetzt nicht ein einziges Mal mehr irgendwas Komisches, Krummes passieren. Mhm. Denn das kann ich gut verstehen, dass man dann irgendwann völlig abgefuckt ist und keinen Bock mehr hat, sich die Geschichten anzuhören. Und wenn du sogar lügst, wo es um das Konto deines Kindes geht, tut das schon weh. Ist das schon übel? Nee, ist auch übel. Also, wenn du das wirklich ernst meinst, dann sind einmal 50%, dass du wirklich dich auch versuchst zu trainieren und zu zwingen dazu. Ja. Und die anderen 50%, dafür ist deine Psychologin da, die soll dir da Hilfestellung leisten, dass du das besser auf die Reihe kriegst. Okay. Lieber Stefan, jetzt rufen wir dich zurück, das heißt Sabine ruft dich zurück und alles weitere dann im Hintergrund, okay? Gut, danke Domian. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Hier ist Moritz. Guten Morgen, Moritz. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. 27, ja. Wir haben auch fast genau vor einem Jahr schon mal miteinander telefoniert. Ja. Und diesmal ist es eigentlich etwas relativ Krasses. Und zwar folgendermaßen, ich wohne in einer Vierer-WG. Mhm. Zwei Mädels, zwei Jungs. Und gestern... Also sprich am Mittwochmorgen haben wir leider unseren einen Mitbewohner tot in seinem Zimmer aufgefunden. Ach du lieber Gott. Und was ist passiert? Was jetzt hundertprozentig genau passiert ist, wissen wir jetzt noch nicht, weil die Kripo sich eingeschaltet hat. Ja, natürlich. Und muss sie sich einschalten. Na klar. Weil es auf jeden Fall halt nicht nach einem, ja, also wir können es jetzt nur vermuten, aber wir gehen davon aus, dass er sich wohl das Leben genommen hat. Mhm. Und es war halt schon ziemlich heftig insoweit, dass er schon wahrscheinlich mehrere Tage in seinem Zimmer lag. Und das habt ihr nicht gemerkt? Wir haben schon auch einen sehr, sehr starken Geruch gemerkt. Nur die Sache war die, dass wir schon seit mehreren Monaten nicht mehr an ihn rangekommen sind und er sich total vergraben hat. Aber nach 3-4 Tagen gibt es noch keinen sehr starken Geruch. Nee, aber 3-4 Tage lang war schon der Geruch da. Darum geht es. Also wir haben das letzte Lebenszeichen von ihm gehabt, letzte Woche Donnerstag. Mhm. Da haben wir ihn noch zumindest mal gehört im seinem Zimmer, aber er hat nicht aufgemacht. Er hat es einfach ignoriert. Seid ihr denn davon ausgegangen, dass er sich dann in den folgenden Tagen in dem Zimmer aufgehalten hat? Also ich kann das schwer beurteilen, weil ich an diesem Wochenende nicht da war. Mhm. Ich bin erst am Samstag spät abends bin ich erst in die WG wieder zurückgekommen und war dann aber auch den Rest des Wochenendes eigentlich gar nicht so wirklich zu Hause. Ja, was sagen die anderen denn? Ich meine, in der WG, das sind ja eher beengte Verhältnisse. Da kriegt man doch mit, ja, wenn in einem Nebenzimmer irgendjemand ist oder nicht, wenn ein Geräusch hört oder Licht ist oder weiß ich. Also er war auch oft einfach nicht da. Also er ist auch oft tagelang nicht da gewesen. Er ist nie an sein Handy gegangen. Er ist total abgetaucht gewesen. Und man kam auch wirklich einfach nicht mehr, man konnte mit ihm einfach nicht mehr reden. Er ist einfach total geflüchtet. Und er hatte anscheinend irgendwelche Probleme, von denen wir wahrscheinlich nichts wissen. Ist das so eine lose Wohn-WG? Oder seid ihr auch eher ein bisschen befreundet miteinander? Also wirklich jetzt richtig extrem befreundet waren wir nicht, aber wir haben so ziemlich zusammen mit dem Vermieter diese WG hier so gegründet, ohne dass wir uns vorher gekannt haben. Ach so, na gut, dann und haben aber schon so ein bisschen auf Sympathie natürlich auch geachtet. Das war schon eigentlich recht wichtig in der WG. Okay, wer hat denn jetzt den Mitbewohner gefunden? Also es war so, am Mittwochmorgen war, wie inzwischen schon öfters vorgekommen ist, der Vermieter bei uns in der Wohnung, weil er sich halt auch Sorgen gemacht hat um ihn. Warum? Und also erstens mal, weil wir nicht mehr erreicht haben und auch, weil es auch Mietrückstände gab. Mhm. Und es war schon öfters der Fall gewesen, dass er sich wirklich vergraben hat und einfach, wenn man wirklich auch Sturm geklopft hat und wirklich auf die Barrikaden gegangen ist, dass er erst so nach sehr, sehr langem Zögern sich gemeldet hat aus dem Zimmer, so von wegen, ich mag jetzt nicht rauskommen oder ich weiß nicht, ich möchte nicht reden. Du weiter erzählst noch eine Frage, wie zahlt ihr eure Miete? Jeder hat seinen eigenen Vertrag hier. Okay. Genau. So, dann war also der Vermieter dann in der Wohnung an dem Mittwochmorgen. Genau, und dann hat er gesagt, Moritz, dazu, das geht so nicht weiter. Er meldet sich nicht, ich muss jetzt einfach die Feuerwehr rufen, welches was passiert. Und dann ist auch die Feuerwehr sofort gekommen. Ja, Moment, stopp. Wieso habt ihr nicht einfach mal die Tür aufgemacht? Ist abgeschlossen. Also jeder hat seinen eigenen Zimmerschlüssel und da gibt es auch keinen Ersatz. Ach so, das kenne ich aus anderen WGs gar nicht. Da ist alles immer offen. Das heißt, ihr schließt immer euer eigenes Zimmer schließt ihr separat ab. Also ich nicht. Also ich bin da eigentlich jetzt nicht so streng drauf, aber wir haben halt alle die Möglichkeit, das zu machen. Okay, er hat das also gemacht. Eigentlich prinzipiell immer, auch wenn er dort war. Dann habt ihr die Feuerwehr gerufen? Ich habe nicht die Feuerwehr gerufen, das war der Vermieter. Okay. Und die Feuerwehr kam dann auch sofort mit einem Notarzt hinterdrein und... Die haben die Tür aufgebrochen? Nicht aufgebrochen, haben Dietrich aufgemacht. Okay. Und ein Feuerwehrmann ging rein und kurz umgeschaut, sofort wieder raus und hat gesagt, okay, alles klar, der Mitbewohner ist verschieden. Das heißt, du hast ihn nicht gesehen, verstorben? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe um die Ecke geguckt, aber ich konnte nichts erkennen. Mhm. Und ich habe ihn auch dann später nicht gesehen, ich habe dann halt nur halt, als ich dann unten vor dem Haus gewartet habe, gesehen, wie er dann halt in diesem Kunststoffsack dann halt abtransportiert wurde auf dieser Pritsche. Wie lange blieb er dann noch in der Wohnung, nachdem er entdeckt worden war? Ich glaube höchstens eine Stunde. Länger nicht, weil die Polizei doch bestimmt alles untersucht hat. Also ich hab mal auf die Uhr geschaut. Zwischen Feuerwehrrufen und alles vorbei waren es 2,5 Stunden. Aber und die Kriminalpolizei ist recht spät erst gekommen. Die ist gekommen, nachdem die Leiche abtransportiert war? Nee, die war noch da. Ja, okay, sonst gibt es keinen Sinn. Aber das auf jeden Fall, klar. Und So, jetzt gibt es eine Obduktion, vermutlich. Genau, und dann, genau, auf die warten wir jetzt halt. Und ihr wisst nichts Näheres, ob da irgendwie Tabletten auf dem Tisch standen oder irgendwas dergleichen? Nee, das war uns halt auch schon ein bisschen unheimlich, weil wir halt wirklich überhaupt nicht... Ja, ich habe auch versucht, ihn schon öfters mal zur Rede zu stellen. Man kam einfach nicht an ihn ran. Und wir wussten halt auch nicht mehr, was wir halt machen sollen. Und das hat sich jetzt halt zugespitzt, weil er auch angefangen hat, die Miete nicht mehr zu bezahlen. Wie alt war er? Bitte? Wie alt war er? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, er waren ja älter wie ich, also 28. Ist das Zimmer in der WG jetzt versiegelt? Ja. Ja. Wie ist das Zimmer ist versiegelt und es ist halt trotzdem, ja. Ja, wie ist das für dich und für euch jetzt in dieser Wohnung zu sein, wo ihr wisst, da ist der Freund oder Mitbewohner gestorben und hat lange tot in dem Zimmer gelegen? Ja, also die Mädchen, die haben da schon recht paralysiert drauf reagiert. Mhm. Die eine ist kurze Zeit später, ich glaube eine halbe Stunde, nachdem ich dann gegangen bin, weil als alles vorbei war, weil ich musste zur Vorlesung, mhm. ist sie zusammengebrochen und ist zu ihrer Familie geflüchtet. Und hat gesagt, die kommt gar nicht mehr drauf klar. Und hat wirklich Panik gekriegt in dem Zimmer, weiß ich. Ja. Und die andere? Und die andere, die hat dann darauf bestanden, dass ich doch bitte abends wenigstens zu Hause bin, wenn sie dann von der Universität heimkommt. Mhm. Und habe ich dann gesagt, ja klar, ich bin dann da und es ist kein Problem. Und dann haben wir dann zu zweit dann hier in der Wohnung halt geschlafen und heute hat sie gesagt, sie kann es trotzdem nicht aushalten. Sie geht übers Wochenende zu ihrer Familie und ja, jetzt bin ich allein in der Wohnung. Ah, jetzt bist du allein da. Und wie ist das für dich? Ja. Also, es ist schon irgendwo komisch, aber ich sag mal so, letzte Nacht hatte ich schon sehr, sehr seltsamen Augenblick, wo ich halt so nachts nochmal auf Toilette musste mhm. und du trittst dann in den Flur hinaus, mhm. in den dunklen Flur und hast sofort wieder diesen Verwesungsgeruch in der Nase. Ja, wie? Und das was, ist dann was, schon sehr, sehr. Was glaubt man denn nun, wie lange er dort gelegen hat? Du hast es vorhin gesagt, wie rekonstruiert man es jetzt? Also, ich kann ja nur von der Aussage meiner Mitbewohnerin sagen, dass sie schon was gerochen hat am Sonntag, Sonntagabend. Hm. Und letztes Lebenszeichen war am Donnerstag. Also, ich glaube... Also nicht am Donnerstag vorige Woche, sondern davor die Woche, oder wie? Nee, jetzt letzte Woche Donnerstag. Mhm. Also es kann gut sein, dass wahrscheinlich der Donnerstag oder der Freitag vielleicht schon das geschehen war. Mhm. Und ich bin jetzt mit den Tagen ein bisschen durcheinander. Und wann ist er jetzt gefunden worden? Gestern, also Mittwoch, wenn ich jetzt noch gestern Ach so, sagen darf. Für mich ist jetzt noch Mittwoch, entschuldige, deswegen war ich gerade ein bisschen durcheinander. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Nee, es war gestern. Und seitdem hat sich ist jetzt das alles hier ein bisschen drunter und drüber, auch für mich natürlich. Aber Moment, da ist das doch heute die erste Nacht. Nee, Mittwoch ist ja schon noch die Nacht gewesen, wo ich ja mit meiner Mitbewohnerin noch hier war. Ja, okay. Jetzt ist halt die erste Nacht für mich alleine. Mhm. Ja? Mhm. Und ich habe halt mit noch nicht vielen Leuten drüber gesprochen, aber natürlich mit meiner Familie und alle sind extrem besorgt und mhm. Können es auch gar nicht fassen, dass ich das noch mitmache, dass ich hier noch schlafe, aber es geht eigentlich. Moritz, entschuldige, also, mit den Fragen, mit den Tagen. Kein Problem. Ich kriege gerade auf meinen Kopfhörer gesagt von meiner Regie, Herr Domian, heute ist schon Freitag. Das stimmt natürlich. Ja. Ich war jetzt einen Tag zurück. Entschuldige bitte vielmals. Ja, okay. Wie wird das jetzt weitergehen für dich in der Wohnung? Also ich habe schon mit meiner einen Mitbewohnerin gesprochen. Wir wollen eigentlich so schnell es geht hier raus. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Das wäre für mich auch eine merkwürdige Situation, in der Wohnung dann zu bleiben. Ja. Nun war das Verhältnis nicht besonders eng, wie du es gerade beschrieben hast. Und der Mensch war nicht zugänglich. Dennoch machst du dir in irgendeiner Weise leichte Vorwürfe, ich habe nicht genug geguckt und aufgepasst? Ja, sagen wir mal so, ich war eigentlich schon ziemlich auf Hab 8 und auch immer, wenn ich ihn irgendwo mal eben über den Flur hab huschen sehen, was wirklich sehr, sehr, sehr selten war in den letzten Monaten, mhm. ich habe ihn das letzte Mal gesehen vor 3 Wochen etwa. Mhm. Dann habe ich ihn immer irgendwie zur Rede gestellt, zum Beispiel, warum hast du wieder nicht geputzt und so Sachen, ist irgendwas los mhm. oder da stimmt doch irgendwas nicht, kann doch nicht sein, dass du es einfach so vergisst, da muss doch irgendwas bei dir sein und mhm. sagt halt immer nur so familiäre Probleme und aber immer nur auch sehr, sehr ungenau. Wir kennen auch seinen familiären Hintergrund überhaupt nicht. Ich meine, es war ja wirklich keine Freundschaft. Es war eine Zweck-WG, die sich zufällig gefunden hatte, man sich zufällig in den ersten Momenten sympathisch fand. Da kann man ja gar nicht erwarten, dass man da so offene selbst manchmal den engsten Freunden gelingt es ja nicht, ja, an Menschen ranzukommen, die sich das Leben nehmen wollen. Also ja, ist das für euch völlig in Ordnung? Das verlange ich auch überhaupt nicht. Ne? Also das habe ich auch respektiert, ne? Und ich habe auch nicht gebohrt, wenn ich gemerkt habe, er will über seine Familie nicht reden oder so. Das ist auch, das ist dann halt einfach so. Ne? Mhm. Das muss man auch akzeptieren. Aber eine Sache, was mir halt sehr auf dem Herzen liegt. Ich habe mit einigen wenigen Leuten jetzt auch drüber gesprochen. Mhm. Und was ich halt auch sagen muss, ich wünsche ihm wirklich, da wo er jetzt sein mag, dass er wirklich seinen Frieden hat. Das muss ich wirklich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Davon aber irgendwo aus, muss ich sagen, ein bisschen, es ist irgendwo auch ein bisschen Wut bei mir im Bauch. Weil? Ich meine, jeder hat natürlich irgendwo selbst selbstverantwortlich auch das Recht, sein Lebensende so zu gestalten, wie er will. Okay, woher kommt die Wut? Auf was bist du wütend? Die Wut ist natürlich ist irgendwo, ich kann mir schwer das vorwerfen, aber es ist irgendwo so eine Sache, irgendwo das Gefühl, dass er halt auch den Mädchen oder auch vielleicht mir halt mit dem, dass er jetzt hier in unserem Kreis, in unserem ganzen Kreis. Ich verstehe. Die Wut ist, ja, bezieht sich ist darauf, bezieht sich darauf, dass es da eine Wohnung gemacht hat und dass ihr damit konfrontiert werdet. Ja. Das also ist es, ne? Ja, also es ist natürlich, klar, wie gesagt, ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Ich hoffe, dass er wirklich okay, seinen Frieden jetzt Moritz, hat. Und Moritz, also ich kann das verstehen im ersten Moment, dass man so ein Gefühl hat. Wir wissen nicht, in welcher großen Not dieser Mensch gesteckt hat. Ja. Sicherlich, wenn er klug darüber nachgedacht hätte, hätte er euch das nicht angetan in dem Sinne. Aber ich glaube, seine Not war größer als die Not, die ihr jetzt habt, um eine neue Wohnung zu finden. Ja, aber Moritz, wir müssen mal zum Schluss kommen. Wir reden schon sehr lange. Ich hoffe, dass du schnell eine neue Wohnung findest. Ich würde an deiner Stelle auch da rausgehen. Das wäre mir auch ein bisschen merkwürdig. Und wünsche dir alles Gute, Moritz. Ja, danke schön. Und dir noch eine schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. 1:32 haben wir. Heute ist Freitag. Laila. Laila ist 38. Guten Morgen, Laila. Guten Morgen, Domian. Hallo, Laila. Ich freue mich, dass ich endlich mit dir reden kann. Schön, ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's? Erstmal muss ich mich entschuldigen für mein gebrochenes Deutsch. Du sprichst hervorragend, sehr charmant. Woher kommst du oder die Familie? Ich komme aus der Türkei. Ich bin Kurde. Ah. Genau. Sehr gut. Aber ich verstehe dich sehr gut. Insofern brauchen wir gar nicht weiter darüber zu sprechen. Das ist sehr interessant. Ja, ich verfolge die Sendung seit Jahren und ich habe auch sehr oft versucht, dich zu kommen und diesmal habe ich Glück gehabt. Sehr schön. Um was geht's denn, Laila? Es geht um Gewalttätigkeit in der Beziehung von meiner Tochter. Mhm. Meine Tochter ist erst 19, die wird bald 20, die ist noch sehr jung, die hat vor... Am 23. diesem Monat hat sie auch ein Kind bekommen. Mhm. Und da bin ich runtergefahren, wo das Kind geboren wird, zu ihr und ihrem Mann. Der Mann hat so einen Aggressionstick. Was heißt runtergefahren? In die Türkei? Nein, aber sehr lange Strecke. Von hier Nordrhein-Westfalen bis Saarbrücken. Ach so, also in Deutschland wohnt die Tochter auch. Mhm. Genau, ja, genau. Und der Mann hat so ein Aggressionproblem. Ja. Und ich habe ihn da erlebt, wie er das gemacht hat. Und ich habe so eine Angst. Was hat er denn mit deiner Tochter gemacht? Der Schwiegersohn? Genau. Also der ist sehr gewalttätig. Der macht Gegenstände kaputt. Mhm. Die sind seit 1.4. in einer Wohnung. Die haben keinen Kühlschrank mehr. Die haben keine Türen mehr. Und ich habe so eine Angst, dass irgendwann mal keine Gegenstände mehr sind. Er hat sie auch schon mal geschlagen gehabt. Der Schwiegervater hat sie schon mal geschlagen gehabt. Der Schwiegervater hat auch deine Tochter geschlagen. Genau. Wohnen die da zusammen? Die Schwiegereltern wohnen die da auch? Die haben eine Zeit lang zusammen gewohnt und dann sind die umgezogen. Seit 1.4. sind die auch mit Ach und Krach. Eigene Wohnung, aber trotzdem, der Junge lässt sich beeinflussen von seinen Eltern. Wie alt ist denn der Junge? Der Junge ist 21. Ja. Jetzt, als du da warst, was ist da konkret vorgefallen? Was hast du mitbekommen? Da ist vorgefallen, ich habe mir das angeschaut. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Ich habe gesehen, das war dickes Luft. Ich bin einfach aus dem Weg gegangen. Ich habe versucht, alles gut zu machen. Ich habe für den einen gekauft, ich habe für das Baby alles eingerichtet, alles drum und dran. Okay, aber dann ist irgendwas passiert. Denn es ist irgendwas passiert, dann wurde er immer lauter und lauter mit meiner Tochter, dann habe ich mit denen darüber geredet, ich so, hör mal zu, komm mal, wenn du ein Problem hast, können wir öffentlich darüber reden, du brauchst nicht so auszurasten. Und was ging es denn, weswegen war er denn böse? Der war böse, warum aus dem Grund, warum ich seinen Eltern nicht Besuch habe. Ach so. Und der hatte meine Tochter geschlagen gehabt, da wollte ich nicht zu den Leuten hingehen, einfach. Ja, beschreib doch mal, wie das dann weiterging, was er genau gemacht hat. Genau, dann ich habe versucht, mit ihm zu reden. Der hat sich gar nicht mit sich reden zu lassen. Dann habe ich die Eltern von ihm angerufen. Ich habe gesagt, bitte kommt hier hin. Wir müssen uns an einen Tisch setzen, vernünftig darüber zu reden, was für ein Problem er hat. Mhm. Ja, wollte er nicht. Und die Eltern sind nicht gekommen. Dann bin ich zu den Eltern gegangen. Dann kurze Zeit später kam er auch mit meiner Tochter hinterher. Mhm. Und der Vater war ja nicht viel besser. Die Leute haben sich mit sich gar nicht reden lassen. Aber er wurde dann in dieser Situation irgendwann gewalttätig? Irgendwann, also von Eltern sind wir, also das ist eine lange, lange Geschichte. Ja, mach's mal kurz. Ich möchte mal gerne wissen, was er genau in deiner Anwesenheit deiner Tochter angetan hat. Was hat er gemacht? Der ist mit einer Waffe auf mich losgegangen. Der ist mit einer Waffe auf dich losgegangen? Der ist mit einer Waffe auf mich losgegangen. Mein vierjähriger Sohn stand neben mir. Der hat seitdem auch traumatisiert. Was für eine Waffe war das? In dem Moment wusste ich gar nicht, aber hinterher wurde mir berichtet, das war eine Gaspistole. Mhm. Aber das wusste ich ja nicht in dem Moment. Was heißt losgegangen? Er hat dich damit bedroht oder was hat er noch gemacht? Er hat gesagt, ich erschieße euch einen nach dem anderen. Meine jüngere Tochter war noch bei mir, eine Freundin war noch da. Ihr verlässt dieser Raum nicht lebend. Und dann habe ich gesagt, wer bist du denn, dass du uns erschießt? Und ich wusste nicht mal, dass er eine Waffe hat. Und dann hat er auch die Waffe gezogen auf mich. In dem Moment hat die Mutter den Hand gegriffen, nach oben gehalten. Dann sind wir auch in dem Moment nach draußen gerannt und Polizei angerufen. Und er schlägt deine Tochter. Genau. Das also erzählt meine Tochter dir deine... ist der meine. Meine Tochter ist der Meinung, ich mache mir große Sorgen, sie ist der Meinung, das ist nur Rumgeschubse, nur ein Klatscher. Aber diese Aggression, diese Gewalttätigkeit, dass die Sachen kaputt sind, das Tisch und Kühlschrank und Tür und irgendwann, man ist, sind keine Sachen mehr. Was ist denn mit dem Kühlschrank da los? Das hast du gerade schon gesagt. Ja, wenn er diese Aggression, diese Tick bekommt, dann macht er Gegenstände kaputt. Der hat Kühlschrank kaputt getreten, Tür kaputt getreten, der hat überall Verletzungen in seinen Arm. Hältst du es denn seine Beine? Hast du auch schon an deiner Tochter Verletzungen gesehen, die sie gar nicht so zugibt? Meine Tochter, einmal habe ich Verletzungen gesehen, sie meinte, sie ist hingefallen. Das habe ich ihr gar nicht abgekauft. Mhm. Hinterher irgendwann mal habe ich auch sie rausgequetscht, dass der Schwiegervater sie auch geschlagen hat. Wie sind die beiden denn überhaupt zusammengekommen? Die haben sich in Hochzeit kennengelernt. Das war auch eine Liebesbeziehung. Ganz ehrlich, ich war dagegen, weil ich kannte die Eltern. Ich wusste, die sind nicht in Ordnung. Mhm. Den Jungen persönlich kannte ich nicht. Mhm. Ich habe versucht, meine Tochter auszureden, aber sie wollte nicht. Sie ist einfach mit denen abgehauen. Sie hat jetzt auch ein Kind von denen. Wie lange sind die denn jetzt insgesamt schon zusammen? Die sind seit 3.8. zusammen, letztes Jahr. Ach so, so frisch noch? Ja, so frisch noch. Mhm. Ja, das klingt... Mit der Polizei habe ich auch meine Tochter nach Hause geholt. Gut, ich will meine Tochter nicht und sie ist hin und her gerissen. Er ruft sie immer noch an und ich habe Angst, Leila, dass sie einfach... Lass mich mal sagen, ich kann deine Sorgen sehr verstehen. Und ich wäre auch in großer Sorge an deiner Stelle. Ja. Andererseits ist deine Tochter eine erwachsene junge Frau. Ja. Die ist 20 Jahre alt, die ist kein Kind mehr, die ist nicht 12. Nee, das stimmt, aber ich habe schon Eindruck. Nee, lass mich mal sagen. Das heißt, du hast ihr ja quasi signalisiert, du kannst zu mir kommen, wenn du in Not bist. Ja. Ne, das hast du ihr ja gesagt. Richtig. So, jetzt muss sie selbst über ihr Leben entscheiden. Wenn sie sich das weiter antut, ist es ihre Entscheidung und ihr Leben. Du kannst sie nicht zwingen, daraus zu gehen. Das muss sie selbst machen. Domian, ich garantiere, ich kann meine Hand ins Feuer legen. Wenn meine Tochter zu diesem Typen zurückgeht, die ist bald tot. Ja, aber sie muss ja nicht zurückgehen, sie ist ja bei ihm. Oder sie ist bei mir, aber sie möchte zurück. Ach so, sie ist jetzt bei dir. Die ist jetzt bei mir. Die habe ich mit der Polizei rausgeholt. Die ist jetzt bei mir. Und sie will aber wieder zurück. Die möchte wieder zurück. Ist deine Tochter gerade in der Nähe? Meine Tochter ist hier, wo der Regie mich angerufen hat, war sie noch wach, aber sie ist jetzt auf dem Sofa eingeschlafen. Achso, wie schade. Ich hätte gerne ein paar Worte mit deiner Tochter gesprochen. Ja, ich versuche sie aufzuwecken. Nee, lass sie mal. Nein, störe sie mal nicht. Das wird dir dann auch nicht recht sein, dann so aus dem Schlaf direkt dann hier ins Radio und Fernsehen. Das ist nicht gut. Leider, ich weiß nicht, was man da tun kann. Wenn sie zurück will, kannst du sie nicht zurückhalten. Nee, das ist ja meine Sorge. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kannst gar nichts machen. Du kannst auf sie einreden, du hast ja nun schon eingeredet. Und aber irgendwas scheint da ja zwischen ihr und diesem Typ zu sein, was sie wieder zurückzieht. Und offensichtlich ist es noch nicht schlimm genug für sie, dass sie. Nee, die sieht diese Waffe und diese ganze Gewalttätigkeiten gar nicht als schlimm. Ja, aber dann kannst du ihr auch nicht helfen, leider. So traurig das ist, dann muss sie noch mehr unangenehme Dinge erfahren, bevor sie wach wird. Ja. Also mehr als schlimm war das. Und was ich nicht verstehen kann, die Polizei haben nicht mal den Typen in der Nacht in Wasser genommen. Erst, der ist uns hinterher gefahren im Polizeipräsidium, hat er mit voller Wucht sein Auto gegen den Mauer gefahren. Ja, erst dann haben die ihn in eine Zelle gesteckt, bis wir da rausfahren. War der denn besoffen? Glaube ich nicht. Nein, aber ich vermute, der nimmt auch was anderes. Aber die Polizei hat nichts weiter gegen ihn eingeleitet? Nein, ich weiß nicht mal. Ich habe heute versucht, hier bei uns, haben gesagt, wir kommen nicht in den Vorfall dran. Es muss dort, muss ich mit den Leuten sprechen, wo das war. Ich habe dort auch angerufen. Also nochmal, deine Muttersorge in Ehren. Das ist sehr richtig, dass du so empfindest, aber du musst dich jetzt zurückhalten. Ja, du kannst das ist nicht, ja mein Problem. Ja, das ist so traurig. Ich kann dir nichts weiter sagen. Das ist eine erwachsene, junge Frau. Sie ist für ihr Leben verantwortlich. Ja. Leila, wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Vielleicht in der Zwischenzeit ist vielleicht deine Tochter auch wach geworden. Dann kann vielleicht die Sabine nochmal mit ihr reden, dass wir ein bisschen Zugang zu ihr finden. Okay? Super, freue mich. Vielen Dank. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns gleich. Vielen Dank. Tschüss. Nochmal Respekt vor deinen Sammlung. Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Schwierige Situation. Schwierige Lage. Hier ist Mike. Mike ist 39. Guten Morgen, Mike. Hallo, Domian. Hallo, Mike. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich oft onaniere, so. Bitte? Ich onaniere sehr oft, so. Halt so in der Öffentlichkeit und so. In der Öffentlichkeit? Ja, jetzt nicht unbedingt ne, vor anderen Leuten und so, ne? Ich will ja auch nicht erwischt werden, aber ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in so Einkaufszentrum bin und so und ein Mädchen sehe, was jetzt meine Ex-Freundin ähnlich sieht und so, dann suche ich schon eine Toilette auf und so und dann mache ich es mir. Achso, aber in der Toilette, das heißt, es besteht keine Gefahr, dass dich irgendwelche Leute dann erwischen oder sehen? Ich wurde schon zweimal erwischt. Wo hast du es da gemacht? Bitte? Wo hast du es da gemacht? Da habe ich das hinter einer Raststätte gemacht. Mhm. Und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. War mal noch einmal, weil das war mal schon echt unangenehm. Ja, warum machst du es dann? Ich weiß nicht, ich habe das Verlangen danach irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich ein Mädchen sehe, was meine Ex-Freundin ähnlich sieht, dann kriege ich Lust. Ja gut, aber da kann man ja auch ein bisschen an sich, sich an sich halten und eben, damit man nicht Gefahr läuft, dass man da erwischt wird und ein öffentliches Ärgernis wird. Man muss ja nicht alles tun, was in einem gerade so hochbrodelt. Ja, das habe ich ja schon probiert, so irgendwie bis zu Hause zu warten oder so, aber irgendwie kommt das immer dann über mich so, dass ich das dann... Hat das immer mit deiner Ex-Freundin zu tun? Also ich mache es immer dann, wenn einer meiner Ex-Freundin irgendwie ähnlich sieht. Mhm. Du bist jetzt 39 Jahre alt. Wie viele Jahre geht das schon so? Das geht jetzt erst seit ein paar Wochen so. Ach, na gut, dann ist es aber nicht so schlimm, wenn es seit ein paar Wochen erst so geht. Ja, wie lange bist du denn jetzt getrennt von deiner letzten Freundin? Ja, 8 Wochen circa, 7, 8 Wochen. Mhm. Hat aber auch jetzt danach kurzweilig angefangen so. Und zweimal erwischt worden? Jo, zum Glück nichts passiert, so sag ich mal mit Polizei oder so. Wer hat dich denn da erwischt? Ja, einmal war das so ein älterer Herr, der hat mich nur doof angegrinst. Und einmal war es ne, so ein junges Mädchen halt. Mitte 20, schätze ich mal. Und da? Was ist da passiert? Ja, also mir war es unangenehm halt, ne? Ja, war es dir unangenehm oder fandst du es sogar ein bisschen prickelnd, dass die das gesehen hat? Nee, eher unangenehm, dass sie mich erwischt hat. Mhm. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe versucht, so schnell wie möglich wieder einzupacken. Mhm. Also Mike, wenn das jetzt erst ein paar Wochen so ist, dann kannst du mir nicht erzählen, dass, weißt du, wenn das jetzt eine eingefahrene, ritualisierte Verhaltensweise wäre seit 10, 15 Jahren, dann wäre das ein Problem. Aber jetzt ist das noch kein Problem. Jetzt hast du hast es in der Hand, das Ganze jetzt wieder runterzudrücken. Was, okay. Was hast denn für eine Erklärung, dass das jetzt gerade in deinem, du bist ja nicht mehr der Jüngste, dass das jetzt gerade hochbricht? Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es leider selber nicht wirklich erklären. So, ich und meine Ex-Freundin, wir hatten halt eine sehr, sag ich mal, prickelnde, offene Beziehung miteinander, im Sexleben und so. Hm. Und wir haben halt viele Sachen ausprobiert halt, ne? Auch nicht, sag ich mal, normale Sachen so. Und ja, und das fehlt mir irgendwie, ne? Ja, okay, Mike. Du bist ein Mann von fast 40 Jahren. Das fehlt dir, na klar, das kann jeder verstehen. Aber dafür musst du nicht irgendwo in der Ecke am Rastplatz wichsen. Also da appelliere ich jetzt mal an deinen gesunden Menschenverstand und an dein Erwachsensein, an deine Erfahrung auch. Dass du da einfach an dich hältst und dann ist die Sache erledigt. Ja. Nee, jetzt nicht. Ich kann nicht anders. Oder es kommt über mich. Quatsch. Wenn es über dich kommt, dann halt deine Hose zu und geh weiter. So regelt man das. Okay. Hm? Mehr kann ich dir dazu gar nicht sagen, Mike. Ich hoffe, dass du schaffst, das alleine in den Griff zu kriegen. Alles Gute. Hier ist Gisela. Gisela ist 63. Guten Morgen, Gisela. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mich bedanken. Ja. Und zwar hab mir da jemand geholfen, weil man untergebiss, wo ich schon ein halbes Jahr drauf gewartet hatte. Ja, wir beide haben das also nichts übernommen. Ich weiß, wir haben telefoniert und da gab es tolle Hilfsreaktionen von unserem Publikum hier. Gott sei Dank, ja. Du hast sehr, sehr wenig Rente und konntest deine Zähne nicht bezahlen. Nein, das war unmöglich. Das war unmöglich. 100 Euro hätte ich ja zahlen müssen und das war ein Ding der Möglichkeit. Es ging um 100 Euro. Fünf. Um 500 Euro. Ja, die Kasse, also ich dachte 3 Euro überm Satz. Mhm. So, und dann gab es einen hilfreichen Geist oder hilfreiche Geister und ich erinnere mich, dass meine Redaktion das dann gestrickt hat. Wie geht's dir jetzt? Was machen die Zähne? Gott sei Dank passen sie, also ist manchmal noch, dass es ein bisschen unterfüttert werden muss oder noch gerichtet, aber ich kann wieder normal essen. Super. Und wenn ich mich recht erinnere, ging es doch auch damals darum, dass eine Taufe bevorstand, ne? Oder irgendeine Familienfeier. Ja, von dem Kleinen, der ist jetzt ein halbes Jahr alt. Genau, ganz genau. Und da hattest du Sorge, da hast du gesagt, ich schäme mich, ich kann nicht dahin gehen mit meinem kaputten Mund. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Wäre nicht möglich gewesen. Ich hätte Wasser trinken können oder so. Also Essen war nicht drin. Ist das denn noch rechtzeitig dann alles repariert worden? Ja, es ist gemacht worden. Und du konntest auch zu der Feier gehen? Ja, die kommt noch. Ach, die kommt erst noch. Ach so, verstehe. Ja. Ah ja. Das wäre unmöglich gewesen. Also ich hätte ja nichts essen können. Ja, natürlich. Gisela, wir freuen uns sehr. Ich habe mich auch so sehr gefreut. Wir erleben das ja immer wieder hier, dass unser Publikum wirklich sehr, sehr hilfsbereit ist in Notfällen. Und das geht dann alles sehr flott und unbürokratisch. Und so war es in deinem Fall auch. Gott sei Dank, ich bin sehr froh darüber und ich bedanke mich recht herzlich. Das ist sehr, sehr nett von dir, dass du dich nochmal gemeldet hast. Da freuen sich die helfenden Geister sicher auch, wer jetzt noch zuhört. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich bin da nicht durchgekommen. Ja. Und ich denke, das ist ein Anstand irgendwie, dass man sich denn doch bedankt. Natürlich. Schön, dass du nochmal durchgeklingelt hast, Gisela. Und der Dank ist auf jeden Fall rausgegangen. Und ich hoffe, dass die es hören sollen, auch gehört haben. Ich danke. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Gleichfalls. Tschüss, ciao. Das ist doch mal eine schöne und gute Nachricht. Hier ist Gustav. Gustav ist 74. Guten Morgen, Gustav. Guten Morgen. Hallo Gustav, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Sohn. Ich habe keinen Kontakt, ich habe schon jahrelang keinen Kontakt zu meinem Sohn. Machst du bitte den Ton von deinem Fernseher oder vom Radio ganz leise oder am besten? Habe ich ganz leise. Sehr gut. So, jetzt sag nochmal zu dem Ton. Ich war gerade mit dem Ton beschäftigt. Ja, Moment, Ton vom Fernseher kann ich ganz leise machen. So, der Ton vom Fernseher ist aus. Sehr gut. Was ist jetzt mit dem Sohn? Ja, wir haben schon über 10 Jahre keinen Kontakt. Ja. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Ich will mal so sagen, er ist ein Hitzkopf und ich bin auch ab und zu mal ein Hitzkopf gewesen. Habt ihr euch gestritten damals vor 10 Jahren? Ja, wir haben uns auch gestritten. Ich bin geschieden worden 1999. Mhm. Und also ich wurde angerufen damals, ihre Frau ist doch in Urlaub, und sage ich, ja, die ist mit dem Reisebüro, nein, mit ihrem Freund sowieso. Und habe ich natürlich ein bisschen scharf geschossen, habe natürlich ein bisschen Mogo gemacht, ne? Mhm. Und der Sohn hat ihn mit Sicherheit zu ihr gehalten. Mhm. Mhm. Und dann haben wir noch so ein bisschen flüchtigen Kontakt gehabt, mhm, ne? Und es schien so, dass es sich wieder einrenken wollte, mhm, und auf einmal war totale Stille. Mhm. Wir haben hier neu gebaut und da hat er mir noch mal ganz kurz was geholfen. Mhm. Er hat Schornsteinfeger gelernt, den Beruf habe ich ihm besorgt, das ging problemlos. Und dann habe ich auch des Öfteren einen Vorwurf gemacht gekriegt, ich wollte ja den Beruf nicht lernen, ich wollte ja Kfz-Mechaniker lernen. Und du bist dran schuld, dass ich Schornsteinfeger bin. Ach, er fühlt sich da reingedrängt. Dann lern doch um. Mhm. Ja. Mhm. Und, ja gut, aber das sind doch alte Kamellen. Der Sohn ist noch auch keine 20 mehr. Nee, der ist 44 so jetzt. Mhm. Und das ist ja schon 20 Jahre Schornsteinfeger wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt zu meinem Heimatort fahre, zum Nachbar, fahre ich ja bei ihm am Haus vorbei. Mhm. Ich habe Angst, bei ihm zu klingeln, dass er mich rausschmeißt. Mhm. Er hat Familie, gibt's auch Enkel? Nein, der hat keine Kinder. Ja. Ist alleine. Ja. Funkstille 10 Jahre lang. Ja. Das ist verdammt lang. Ist das dein einziger Sohn? Ist der einzige Sohn. Dann tut das besonders weh. Ja. Ja, das ist es nämlich. Was hast du denn schon, was hast du überlegt? Ich habe einmal, zu meinem 70. Geburtstag hatte ich ihn eingeladen, da kam er nicht. Danach habe ich ihn nochmal angerufen, habe gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn er gekommen wäre und so weiter. Und da hat er mich provoziert, ja, hätte was Besseres vorgehabt und könnte nicht zu meinem Geburtstag kommen, das wäre nicht so wichtig und so weiter. Habe ich gesagt, wenn du mit mir nichts mehr zu tun haben willst, dann nimm den Familiennamen von deinem Großvater an, den hast du ja abgedischt geliebt. Dann gib deinen Namen von mir, gib den ab. Also ging es dann wieder im Streit auseinander. Ja. Aber und jetzt habe ich ihm. Ich glaube, er gibt immer eins, gibt das andere. Du kannst dann auch nicht deinen Mund halten, ne? Du hörst du gibst ihm auch nochmal einen drauf dann. Ja, gebe ich zu. Das ist ja auch nicht richtig. Nein. Aber wenn ich provoziert werde, ja, aber du bist dann gehst gleich in die Luft. Ja, aber ich meine, du bist 74. Du solltest so viel Lebenserfahrung haben, dass du auch weißt, man sollte auch manchmal einfach dann das an sich abprallen lassen. Ja. Schweigen ist manchmal viel klüger als Schwatzen. Ja. Mhm. Vielleicht ärgert ihn das auch, dass ich am Haus vorbeikomme und bleibe bei ihm nicht stehen. Vielleicht, aber du hast Angst. Bist du schon mal vorbeigekommen und er stand draußen im Garten oder vor der Tür und hat dich gesehen? Einmal. Da hat er einen anderen Weg geguckt. Das finde ich wirklich sehr traurig. Wie war denn das früher, die Jahre davor? Habt ihr euch auch viel gestritten? Ich habe viel arbeiten müssen. Mhm. Ich habe einen Betrieb gehabt, einen Kartoffelschälbetrieb, und ich war auch im Ausland gewesen und ich habe immer viel gearbeitet. Mhm. Selbst Landwirtschaft hatten wir und es war sehr wenig Zeit für ihn, jetzt am Fußboden mit ihm zu spielen. Okay, das ist eine Generation, da war auch wenig Zeit, das muss man auch sagen. Wie war und, denn? Und dann hat auch damals die Helfer ein Fläschchen Bier, und dann wurde mal eine Flasche Bier getrunken und da gab es dann Stunk mit der Frau und er war dann dabei, muss schon wieder Bier getrunken werden. Und dabei hatte ich nur eine Flasche Bier getrunken. Du hattest kein Alkoholproblem? Ja, ich habe kein Alkoholproblem. Wie war denn früher das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter? Ja, wahrscheinlich ein bisschen besser wie mit mir. Mhm. Weil er nämlich da immer hingefahren ist. Mhm. Und sein Opa, das war ja sein Vorbild. Mhm. Da bist du ein bisschen eifersüchtig drauf, ne? Auch. Die leben ja alle beide nicht mehr. Mhm. Aber ja. Ich höre das gerade, weil du ihm das ja auch so zur Antwort gegeben hast. Er nimmt den Vater von den Namen von deinem Großvater. Ja. Was macht man jetzt? Du bist ein älterer Mann und hast einen Sohn und ihr seid zerstritten. Und Ich hatte jetzt nochmal vor, ihm einen Brief zu schreiben. Mhm. Und da weiß ich hundertprozentig, der wird in die Ecke geschmissen. Aber und hingehen, weggeschickt zu werden, da habe ich Angst vor. Das muss auch nicht sein. Vielleicht würde er das auch als zu aufdringlich empfinden, wenn du hingehst. Ich finde die Idee mit dem Brief gut. In solchen Situationen ist ein Brief gar nicht so schlecht. Ja. Aber da musst du dir die Worte sehr gut überlegen. Ja. Und du schreib den Brief vor, lass den ein paar Tage liegen, lesen nochmal und lass ihn nochmal liegen. Das kommt jetzt auf ein paar Tage auch nicht an. Nee. In dem Brief darf nichts Vorwurfsvolles stehen. Der Brief muss ein Friedensangebot sein. Nach dem Motto, wir haben beide Fehler gemacht und ich habe auch, also ich, Gustav, habe auch sehr große Fehler gemacht. Ja. Lass uns doch, ich werde auch keine 100 Jahre wahrscheinlich alt, dass du so in dem Stil schreibst und dass wir jetzt, wo ich ein alter Mann bin, dass wir zumindest uns die Hände reichen und in Frieden noch zusammen sein können. Ja, ich habe sehr viele Operationen hinter mir, habe eine Lungenkrankheit und das habe ich ihm mitgeteilt. Zu seinem Geburtstag, dass ich sehr krank bin, bekam überhaupt nichts zurück. Gar nichts. Wenn du diesen Brief schreibst und wenn das ein guter Brief ist, der wirklich eine Handreichung darstellt, dann kannst du gar nicht mehr machen, Gustav. Nee. Dann sind dir die Hände gebunden. Naja, weil es sind Bekannte, mein ehemaliger Nachbar aus dem Ort, der sagt, der Zug ist für dich abgefahren, da brauchst du gar nichts mehr zu machen. Mhm. Aber ich klammer mich noch da dran. Gut, dann mach das mit dem Brief. Da kannst du nichts falsch machen. Das ist auch für dein Gewissen gut, dass du dann für dich sagen kannst, ich habe alles getan, was zu tun noch möglich ist. Mhm. Noch eine zweite Idee, die ich habe, gibt es eine gemeinsame Respektsperson, die ihr beide kennt? Die kriege ich nicht. Wer wäre? Da geht er nicht hin. Wer wäre das? Wäre vielleicht ein Cousin von ihm oder so. Aber da müsste ich mit dem erst gut reden und der ist auch so ein bisschen ein Hitzkopf. Okay, nee, dann lass mal sein. Ich dachte jetzt, dass es vielleicht einen Pastor gibt oder einen Arzt, einen alten Hausarzt oder irgend sowas, der euch beide sehr gut kennt und ihr beide Respekt für diesen Mann habt oder vor der Frau. Das ich weiß nicht, wo er seinen Hausarzt hat. Nee, dann geht das auch nicht. Das hätte dir spontan einfallen müssen. Ja, nee. Ich habe hier in meiner Gegend meinen Hausarzt, ne? Und wer kümmert sich denn um dich, wenn du jetzt was wir nicht hoffen und dir natürlich nicht wünschen, wenn du jetzt plötzlich sehr schwer krank würdest? Ich habe eine Lebensgefährtin. Ah ja, okay. Und die hat aber auch zwei Söhne und die kümmern sich auch nicht um ihre Mutter. Mhm. Kennt denn dein Sohn diese Lebensgefährtin auch? Natürlich. Und wie können die miteinander? Ja, wenn er käme, wäre alles in Ordnung. Weil die Lebensgefährtin von mir, die würde kein böses Wort sagen. Mhm. Also das ist nicht der Grund. Der Grund bist du. Ja, ich denke mal, weil ich ihm vielleicht zu viel an den Kopf geschmissen habe. Mhm. Das kann natürlich sein. Ich bin gereizt worden und dann ist mir das rausgeflutscht. Mhm. Aus dem Zorn. Deswegen ist das mit dem Brief ganz gut. Da kann einem nichts rausflutschen. Da kann man nochmal lesen, was man geschrieben hat. Und da kann man das wieder durchstreichen. Also mach das mal, Gustav. Ich halte das für einen klugen Versuch. Und dieser Versuch ist es auf jeden Fall wert. Okay? Ja. Und ich wünsche euch für eure Sendung, ich sehe sie sehr oft, weil ich nicht schlafen kann. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr weitermacht. Absolut, keine Sorge. Na. Gustav, alles Gute wünsche ich dir. Ich werde mich bei euch nochmal melden. Sehr gerne und viel Erfolg mit dem Brief. Jo, danke. Tschüss, ciao. Wenn ich Erfolg habe, berichte ich euch das. Das machst du, auf jeden Fall. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen, bye bye, tschüss.